Я сейчас пойду к администратору. Ich gehe jetzt zur Rezeption. И сразу вернусь. Und komme gleich zurück. Нам нужно уладить формальности. Wir müssen Formalitäten erledigen. Я принесла вам вот эти бланки. Ich bringe Ihnen die Formulare. Запомните их, пожалуйста. Füllen Sie sie bitte aus.